Ihr Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Feindschaften. Wer ist euer ärgster Feind? Wem könnt ihr nicht verzeihen? Wen hasst ihr? Thema Feindschaften heute Nacht bei uns hier im Talkradio. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, mit mir reden wollt, meine Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Erste Anruferin, das ist die Kerstin heute Nacht und Kerstin ist 21 Jahre alt. Ich grüße dich. Ja, hallo Domian. Kerstin, Thema Feindschaften. Erzähle mir von deinem Feind. Ja, also mein Feind im Moment ist meine Mutter. Mhm. Das kommt daher, also ich bin wie gesagt 21. Mit 20 Jahren habe ich herausbekommen, dass es nicht mein richtiger Vater ist, wo ich die ganze Zeit bei gewohnt habe. Mhm. Also meine Mutter ist zum zweiten Mal verheiratet gewesen. Mhm. Also ist sie immer noch. Und ich bin eben von einem anderen Mann. Mhm. Meine Mutter hat mir das nie gesagt. Und Warum? Das frage ich mich bis heute noch. Mhm. Ich habe mich meinem Vater gegenüber immer sehr vernachlässigt gefühlt. Also dem Stiefvater gegenüber? Genau. Mhm. Wie ist das rausgekommen eigentlich? Das ist so rausgekommen, ich habe von der Berufsschule aus mein Zeugnis gekriegt, mhm, und wollte das lediglich in so eine große Sammelmappe einsortieren und habe vorne angefangen zu blättern und vorne standen dann Dokumente mit, also zum Beispiel meine Geburtsurkunde, wo dann mein richtiger Name drauf stand. Mhm. Ich bin natürlich neugierig geworden, habe mir das alles durchgelesen und ja, und so kam das dann für mich ans Licht. Habe meine Patentante angerufen und mit meiner Patentante darüber geredet. Und ja, und die hat mir das dann auch erzählt. Und ich musste das dann erstmal für mich 2 Wochen sacken lassen. Mhm. Und ja. Ach, du hast nicht direkt deine Mutter angesprochen? Nee, ich konnte, mhm, also ich musste erstmal mit mir selber damit fertig werden und klarkommen. Mhm. Warum ist jetzt deine Mutter, ich meine, sowas kommt ja nun immer wieder vor. Das ist ja vielleicht noch kein Grund für eine Feindschaft. Warum, nee, ist die Mutter deine Feindin? Also das Schlimmste für mich ist einfach, dass ich meinen richtigen Vater nicht mehr kennenlernen kann. Er ist vor 4 Jahren gestorben, mhm, und ja, sie hat mir einfach die Chance genommen, ihn kennenzulernen. Ich, mhm, möchte nicht, ich hätte nicht bei ihm wohnen wollen oder sonst was, einfach nur um zu sehen, wie ist dieser Mann. Mhm. Bin ich ihm gleich? Wie sieht er, mhm, aus? Wie ist er als Mensch? Wie ist er vom Charakter her? Mhm. Das hätte ich alles gerne gewusst und das werde ich aber leider nie. Und weil sie dir diese Chance genommen hat, hast du sie. Es ist deine Feindin. Ja, also hassen unbedingt, aber im Moment bin ich einfach unheimlich wütend, mhm, und ich kann ihr das, was sie getan hat, auch nicht verzeihen. Hast du denn jetzt mal mittlerweile etwas ausführlicher mit ihr darüber gesprochen? Gar nicht. Gar nicht? Ich habe überhaupt keinen Kontakt. Also ich muss dazu sagen, mein Stiefvater, der hat mich nie sehr gut behandelt. Mhm. Also wann bist du denn ausgezogen von zu Hause? Mit 20. Mit 20. Also an dem, mhm, Tag, wo ich das gesagt habe, bin ich auch ausgezogen. Also mein Vater sagte zu mir, also wir haben es echt heftig gestritten. Und es sind Worte gefallen, es sind die Fäuste geflogen von meiner Seite aus, wie auch von seiner Seite. Also wir haben uns echt da gegenseitig bombardiert. Mhm. Und ja, und dann schmiss er mir 2 Koffer vor die Füße und sagte zu mir, geh. Mhm. Ja, ich habe die Koffer gepackt, bin gegangen, bin zuerst zu einer Freundin gezogen und ja, und bin dann, habe mir dann eine eigene Wohnung gesucht und habe seitdem überhaupt keinen Kontakt zu meinen Eltern. Mhm. Gedenkst du denn von deiner Seite aus noch in der nächsten Zeit? Hast du schon? Ja, also ich habe meiner Mutter einen Brief geschrieben, an ihre Arbeitsstelle gerichtet und ich weiß auch, dass sie diesen Brief bekommen hat, mhm, und ich habe sie um ein Gespräch gebeten. Ich wollte allerdings, dass sie alleine kommt, mhm, also ohne meinen Stiefvater. Diesen Wunsch hat sie mir nicht erfüllt, sie ist mit meinem Stiefvater dahin gekommen, mhm, worauf ich mich dann am Absatz umgedreht habe und gegangen bin. Mhm. Ist es richtig, wenn ich sage, dass da vieles andere auch im Argen liegt in, ja, dieser Beziehung zwischen, ja, dir und diesen beiden Menschen? Ja, also zu meiner Mutter hatte ich eigentlich immer ganz gutes Verhältnis, das, mhm, gab es zu meinem Vater nie. Mhm. Also ich habe noch einen jüngeren Bruder. Hast du denn, Kerstin, wenigstens ein Foto von deinem richtigen Vater mittlerweile, nee, bekommen? Gar nicht. Gar nichts. Überhaupt nicht. Mhm. Also ich weiß auch nur, wie er heißt und wie alt er geworden ist. Und ich weiß, mhm, auch nur, dass er die letzten Jahre in Spanien verbracht hat. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt, wie meine Mutter sich wohl von ihm scheiden lassen hat, ist er von der Polizei abgeholt worden und ist ins Gefängnis gekommen. Warum, weiß ich nicht. Und ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich weiß nichts von ihm soweit. Die Mutter ist die ärgste Feindin. Hast du jetzt Hoffnung für dich, dass sich das vielleicht doch irgendwie nochmal einrenkt oder dass du da an deine Mutter rankommst und ihr irgendwann doch mal normal drüber reden könnt? Ich möchte es gerne, auf jeden Fall. Mhm. Also ich denke, es ist eben meine Mutter und wir haben es eigentlich immer ganz gut verstanden. Und ich möchte einfach mit ihr darüber, mhm, reden und sie fragen, warum sie mir das nie gesagt, mhm, hat. Weil viele Leute wachsen damit auf. Wieso konnte ich das nicht, mhm, tun? Und Also ich wünsche dir, dass ihr diese Verständnisebene doch irgendwann oder vielleicht sogar sehr bald finden werdet. Vielleicht doch nochmal durch ein erneutes Herangehen an sie. Ich meine, du hast schon einiges gemacht jetzt, sonst ist es schwierig. Ja, ich denke auch, also ich denke, sie weiß auch, wie sie an mich Sie müsste jetzt genau, was machen, ja. Und ich warte jetzt darauf, dass sie was macht. Mhm. Weil ich denke, wenn ich ihr auch wichtig bin, dann versucht sie auch an mich ranzutreten. Mhm. Vielleicht hat sie heute Nacht zugehört. Kann das sein? Vielleicht, ich weiß es nicht. Vielleicht tut das da irgendwie auch seine Wirkung. Hoffentlich. Ja. Alles Gute dir, Kerstin. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt über das Thema Feindschaft, wer ist euer ärgster Feind oder wer ist vielleicht auch euer Lieblingsfeind? Ne? Das kann man ja auch irgendwie so ausdrücken, dass man jemanden so zum Feind erhebt, den man ablehnt, aber irgendwie auf eine ganz bestimmte Art und Weise vielleicht auch noch mag. Aber auf der ernsten Seite, wer ist euer Feind? Welche Menschen werdet ihr vielleicht in eurem Leben nie verzeihen? Auf welche Menschen habt ihr so einen Hals? Und ihr sagt, das ist das Schlimmste, was der mir angetan hat. Und deshalb ist er mein Feind und wird es vielleicht auch das Leben lang bleiben. Wenn ihr mit mir reden wollt, Telefonnummer 0180 5678 111. 0180 5678 111. Weiter geht's mit Karl Heinz. Und Karl Heinz ist 52 Jahre alt. Ja, guten Abend, Jörn. Schönen guten Abend, ich guten Morgen. Ich grüße dich recht herzlich. Ja. Mein Feind, das war mein Nachbar. Und ich habe zwischenzeitlich mit ihm Frieden geschlossen. Aber es hing dadurch, die Feindschaft, er hatte einen Kachelofen installiert und hat mich unheimlich eingeräuchert. Ja. Klingt ja erstmal lustig, aber wie hat er dich eingeräuchert? Also erstmal zur Klärung, wohnt ihr in einem Mietshaus? Oder? Na, ich habe hier auf meiner Wiese, das elterliche Grundstück, habe ich ein Haus gebaut, ja. 1970. Ja, ein Familienhaus? Ein Familienhaus, ja. Und er nebenan hat auch so ein und kleines Haus. Und nebenan hat auch ein Einfamilienhaus. Und da kam er auf die Idee und baute einen Kachelofen in seine Wohnung. Mhm. Ja. Nun ist das ja noch nicht schlimm mit meinem Kachelofen. Wieso räuchert er dich? Das war auch nichts hier in einzuwenden. Mhm. Aber erzähl mal, inwiefern er dich dann eingeräuchert hat durch den Kachelofen? Ja. Es ging dadurch, ich habe einen großen Schäferhund und der bellte natürlich immer bei jeder Gelegenheit, wenn Katzen auf der Wiese waren und so weiter. Und da hat er angefangen damit, mir die Retourkutsche zu verabreichen mit einer unheimlichen Stinkerei. Nee, er hat also absichtlich nasses Holz aufgelegt, Paletten, getränkte Paletten mit Farbe und... Gut, aber das zieht da oben durch den Schornstein und nicht immer steht der Wind so, dass es auf dein Haus kommt. Ja, es ist leider Gottes so, dass er südwestlich von mir wohnt. Achso, und der Wind meistens von dort kommt. Meistens der Wind von dort. Also er hat dich eingeräuchert. Wie lange hat er dich eingeräuchert? Wie viele Monate ging das? Ach, das ging über 6-7 Monate, bestimmt, ich sag mal so ein Jahr so. Was hast du dann unternommen? Und da habe ich ihn zunächst mal angesprochen, aber er ist ziemlich stur und arrogant und war er damals arrogant, muss ich heute sagen, damals. Und er hat das dann absichtlich noch verstärkt. Mhm. Da bin ich zum Ordnungsamt gegangen und dann, die haben erstmal nichts gemacht. Mhm. Und da bin ich zum Schornsteinfeger und er hat ihm die Auflage gemacht, den Kamin um 1,50 Meter zu erhöhen. Mhm. Nee? Ich wohne in einer Hanglage. Karl-Heinz, das sind so diese üblichen Nachbarschaftsgeschichten, die für die Betroffenen super ätzend sind. Ja. Wenn wir das dazu ausführlich machen, ist das für andere Leute, die zuhören, langweilig. Ja. Sag mir mal so, wie das jetzt ausgegangen ist. Also wir haben kapiert, dass er dir das Leben da zur Hölle gemacht hat, wie auch immer. Schikanen, Kleinkrieg, ne, man kann sich das alles vorstellen. Wie ist es dann ausgegangen? Wie ist der Stand der Dinge heute? Der Stand der Dinge heute ist, wir haben uns mal hier auf einem, ich wohne hier in einem ländlichen Bezirk in Bad Honnewig-Idenberg und da findet jedes Jahr ein Maifest statt und da haben wir uns mal getroffen und ausgesprochen und da hat plötzlich die Stinkerei aufgehört. Ja, das ist ja toll. Ja. Das ist aber auch ungewöhnlich, ne? Normalerweise verhärten sich die Fronten und die Menschen kommen nie zueinander. Nur was vorher dann auch gewesen ist, das war ja sagenhaft, wenn meine Frau die Wäsche aufgehangen hat, dann wurde nochmal eine Lage spezielles nasses Holz aufgelegt. Und die Wäsche musste wieder gewaschen werden? Ganz genau. Ja. Wir konnten keine Fenster mehr öffnen. Unser Fenster liegt zu ihm. So ein Nachbar kann einem das Leben zur Hölle machen. Kann einem das Leben zur Hölle machen. Sag mal, seid ihr denn jetzt quasi Freunde? Würdest du es so weit so ausdrücken sogar? Er ist ein Mann, der mit Holz arbeitet und hat mir vor 2 Jahren zwei Birken gefällt. Die mussten weg. Mhm. Und dadurch sind wir wieder Freunde geworden. Ihr seid also jetzt Freunde und er räuchert auch nicht mehr. Er räuchert auch nicht mehr. Welcher Teufel hat ihn denn geritten? Hat er das dir jetzt im Nachhinein mal erklärt, warum er euch das Leben so schwer gemacht hat? Ja, er hat so angegeben, dass mein Hund ständig übertags bellte, ne? Obwohl ich das Wölfchen, das ist ein großer Schäferhund. Wölfchen hat es gar nicht so böse gemeint. Hat es ja nicht so böse gemeint. Ich habe ihn immer bei Zeiten reingetan. Aber ich meine, das, was du jetzt erzählt hast, sollte ja vielleicht doch den einen oder anderen ermutigen, das Gespräch zu suchen, ne? Deshalb habe ich auch Anjung von Jürgen, weil das den einen oder anderen ermutigen soll, sich zusammenzuraufen. Überall gibt es mal ein Maifest oder eine Kirmes, wo man mal ein Bier zusammen trinken kann und vielleicht klappt es dann ja. Und wir haben uns wunderbar vertragen und sind wir der besten Freunde. Und ich kann also nur sagen, das könnte ich jedem anderen raten, sich so zu verhalten. Ja. Ne? Und dann renkt sich das wieder ein, alles. Nicht gleich die Richter zu beauftragen und so weiter. Schön, dass diese Feindschaft sich so aufgelöst hat, Karl-Heinz. Ja. Grüße deinen Nachbarn von mir. Ich bedanke mich. Alles Gute. Und finde deine Sendung besonders toll. Danke. Ich bleib sonst nicht so lange auf, aber bei dir bleibe ich immer auf. Das ist ein Wort. Ich danke dir ganz herzlich. Ja. Tschüss, Karl-Heinz. Tschüss. Also das ist natürlich auch ein Aspekt von Feindschaft. Vielleicht könnt ihr mir auch erzählen von Feindschaften, wo ihr euch jahrelang mit irgendjemandem in den Haaren gelegen habt, aber ganz schlimm, vielleicht sogar gewalttätig oder wie auch immer. Und das hat sich jetzt eingerenkt, so wie das Karl-Heinz gerade erzählt hat, dass sich vielleicht sogar eine Feindschaft umgewandelt hat in eine gute Bekanntschaft oder gar Freundschaft. Es geht weiter mit Marlene. Und Marlene ist 50 Jahre alt. Grüß dich, Domian. Ja, Marlene. Hörst du mich? Na, aber wie? Alles klar. Ich habe ab heute einen Feind. Ab heute? Ab heute einen Feind. Jetzt bin ich aber gespannt. Ja, wer? Ja, ich werde das sagen. Ich habe am Freitag eine Annose in der Zeitung gehabt. Ja. Verstehst du mich? Ja, sehr gut. Ja, ja. Annose in der Zeitung gehabt. Ich habe von meiner verstorbenen Mutter einen Schmuck geerbt. Ja. Und den habe ich angepriesen, teilweise zu verkaufen, weil ich ja nicht so viel brauche. Mhm. Und dann hat sich ein Herr gemeldet, er hätte einen An- und Verkauf mit Schmuck und er hätte Interesse, sich den anzusehen. Ja. Dann kam der am Freitagabend um 6, hat sich den Schmuck angeschaut, hat gesagt, ja, um so und so viel würde er mir den abkaufen. Mhm. Ich war einverstanden. Also er kam zu dir nach Hause? Zu mir nach Hause in die Wohnung, ja. Ist ja schon sehr gewagt von dir, wenn ich das mal zwischendurch sagen darf. Ne? Ja, ich habe am Kerzenleuchter schon hergekriegt, im Fall, dass den wo ich am kleinen Kopf aufgehauen habe. Ah ja, ich verstehe schon, ja. Du bist eine resolute Frau. Ich bin keine ängstliche Frau. Ja, das höre ich schon, ja. Erzähl weiter. Ja, pass auf. Und dann haben wir einen Preis ausgehandelt und dann auf einmal zieht er aus der Tasche einen Ring und hat gesagt, schau her, schauen Sie her, hat er gesagt gehabt, könnte man nicht mit dem Ring tauschen. Ich hätte da einen 1-Karäter Brillantring und wenn Sie mir Ihren Schmuck geben, kriegen Sie dafür von mir den 1-Karäter Brillantring, der hat einen Wert von 12.000 Mark. Also um 12.000 Mark ging es dann auch bei euch, was ihr vorher da besprochen hattet? Nein, mein Preis war 7.000 und das Restliche müsste ich im Bar drauf bezahlen. Ah, ich verstehe. Mhm. Ja, und nachher hat er gesagt, das wäre ein lupenreiner 1-Karäter, der hätte einen Wert von 27.000 Mark. Und den hätte er unter der Hand für 12.000 bekommen und den würde er mir zukommen lassen. Und ich habe mich natürlich riesig gefreut, einen 1-Karäter für 12.000 zu bekommen. Hast du dich eingelassen auf das Geschäft? Ja, selbstverständlich, weil der hat geblitzt und hat mir gefallen. Und du hast dem noch 5.000 Mark draufgezahlt? Nein, das Bargeld hatte ich ja nicht zu Hause. Aber du hast ihm deinen Schmuck gegeben? Meinen Schmuck. Und da waren ja noch 5.000 offen. Mhm. Ja, und dann hat er zu mir gesagt, er würde am Dienstagabend um 6 wie heute nochmal kommen, um das Restliche mit mir abzurechnen. War er da? Ja, und dann war ich aber heute Nachmittag beim Goldjuwelier Und der Goldjuwelier hat gesagt, ja, sind Sie denn blöd? Dann habe ich gesagt, wieso bin ich blöd? Ja, sagt er, das ist ja ein Glasstein. Dieser Glasstein ist wahrscheinlich 3,50 Mark wert. 300 Mark war 300 der wert. Mark. Und ich habe einen Schmuck von 7.000 Mark ihm schon gegeben. Aber er kam 20 nach 6. Ja, und dann? Ja, und ich war heute Nachmittag beim Goldjuwelier und der hat gesagt, der ist 300 Mark wert. Ja, ja, ja. Jetzt habe ich mich natürlich riesig geärgert über meine Blödheit. Mhm. Ja. Und dann haben wir gedacht, warte, du Junge, solltest du kommen, dann gehst du in die Falle. Und dann habe ich ein bisschen überlegt, was ich machen soll, aber ich habe geglaubt, dass der nicht mehr kommt. Aber dann habe ich die Kripo angerufen. Ah, ja. Dann hat die Kripo gesagt, ja, glauben Sie denn, wenn ein Ganove für 7.000 Mark Schmuck hat von Ihnen und einen Ring für 12.000 Ihnen verkauft hat, dann ist doch der froh, wenn er für 300 Mark wert 7.000 Mark eingehandelt hat. Und die Kripo hat nicht damit gerechnet, dass er kommt. Dass er kommt, ja. Aber er ist gekommen. Ja, pass auf. Und dann hat die Kripo gesagt, gut, dann machen wir es so, ja. Wenn der um 6 kommen soll, dann stellen wir uns bei Ihnen mit einem Privatauto zu viel vors Haus. Wie spannend, wie ein Krimi. Stellen wir uns vors Haus. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, er hat ein Auto mit WI-Kennzeichen, das wusste ich noch. Ja. Ja, hat er gesagt, ist schon gut, lass uns ihn rein. Und wenn der wirklich kommt, dann schnappen wir uns ihn. So, nun ist er gekommen. Ja, die Kripo stand vor der Tür. Ja, und dann sagt er, nee, Frau Bachhuber, auf das brauche ich nicht glauben. Also der Mann kommt bestimmt nicht. Okay, er war jetzt da. Ja. So, wie hat die Polizei zugeschnappt? Pass auf, um 20 nach 6 hat's geläutet. Ja. Und ich habe ja schon gezittert hier, ne? Ja. Und dann kam er, dann sag ich, grüß Gott, nehmen's Platz, ganz scheinheilig. Und dann hat er sich gefreut und dann hat er gesagt, ja, heute machen wir wieder Geschäfte. Dann habe ich gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, ich gehe bloß schnell raus und hol mir Zigaretten. Und ich musste ja die Polizei bei der Tür reinlassen. Dann bin ich raus und habe zu der Polizei gesagt, geht's rein und packt's euch. Weil ich konnte mit ihnen gar nicht mehr reden. Hat die Polizei ihn gepackt? Dann ist die Polizei rein und er hat einen bestimmten Namen genannt. Und dann ist er natürlich fürchterlich erschrocken, wie auf einmal 2,90 Meter große Männer vor ihm standen. Marlene, er ist verhaftet worden. Ja, er ist verhaftet worden. Kontrolliert, dann hieß er ganz anders. Hast du denn jetzt, also der ist jetzt, sitzt die ja. Die haben ihn mitgenommen. Die haben ihn mitgenommen. Ja. Hast du denn jetzt noch eine Chance, dass du deinen Schmuck wiederbekommst? Ja, und dann hat die Polizei gesagt, ja, sie haben die Frau betrogen mit einem Ring. Dann hat er gesagt, ja, er hätte den Ring gekauft und der Ring wäre echt. Dann hat die Polizei gesagt, der kann nicht echt sein, weil ein Goldjuwelier hat ein Zertifikat ausgestellt, dass das ein Glasstein ist. Also, ich glaube, ich habe jetzt von zwei dummen Leuten gehört. Einmal von dem Ganoven, dass der wieder zurückgekommen ist zu dir. Und ich war saublöd. Und von dir, dass du dich drauf hast eingelassen. Ja, ja, ja. Ja. Und dann hat die Polizei gesagt, wo er meinen 7.000 Mark Schmuck hätte. Das waren zwei Brillantringe und zwei Armbänder. Wo hat er sie? Dann hat er gesagt, der hat er zu Hause bei sich in der Wohnung. Jetzt sind die wahrscheinlich auch mit ihm in die Wohnung gefahren, zur Wohnung durchsuchen. Hast du schon was gehört? Jetzt hat mich heute Abend die Polizei angerufen. Jetzt muss ich morgen Vormittag um 9 aufs Revier und da will er den Schmuck bei der Polizei wieder aushändigen. Sie haben ja den richtigen Namen von ihm. Also dann drücken wir dir die Daumen, dass du deinen Schmuck wieder bekommst, Marlene. Ja. Und ich drücke dir auch die Daumen, dass du nie wieder so eine Dummheit machst. Nie mehr. Und die Polizei hat natürlich den wertvollen Brillantring von Glasstein mitgenommen. Also du hast ja richtig einen lebendigen Tatort erlebt. Nein, ich sag das. Also Marlene, gut, dass es doch noch so gut ausgegangen ist dass du die Polizei benachrichtigt hast. Und ne? Ich habe ja Glück, dass der so blöd war. Ja, allerdings, ja. Und heute Abend, aber der hat gemeint, ich bin ein bisschen blöde. Hat der gedacht, aber er ist voll in die Falle gegangen. Na, weißt du, was der getan hat am Freitagabend? Na? Aber Frau, hat er gesagt, Sie sind mir so sympathisch, Sie sind so eine liebe Frau. Aus uns könnte Freundschaft werden. So fing er auch noch an. So also, hat er mich eingewickelt. Eine sympathische Frau, ich finde dich auch sympathisch. Wir müssen allerdings jetzt Schluss machen. Ja, ich bin froh, dass es so ausgegangen ist und hoffentlich kriegst du morgen wirklich deinen kompletten Schmuck zurück. Ich hoffe. Alles aber Gute. Ich werde nie mehr was über die Zeitung adressieren oder kaufen. Mann. Oder jemand reinlassen. Alles Gute. Ich hatte Glück im Unglück. Tschüss, Marlene. Alles klar, Domian. Tschüss. So, nach diesem reißenden Krimi, den wir gehört haben, kommt jetzt Patrick. Stimmt das, Patrick? Ja. Ich bin aufgeregt. 23 Jahre alt. Das erste Mal, genau. Dass ich bin auch ein Fan von dir, dein Buch gekauft. Aha. Und bin Domian-süchtig. Das ist schön. Na gut. Mein Thema. Patrick. Patrick, ja. Okay. Ja, also ich hasse den, ja, den jetzigen Freund meiner Ex-Freundin. Also da ist eine Feindschaft. Ja, richtig. Den jetzigen Freund deiner Ex-Freundin. Mhm. Also ich habe mich da so hineingesteigert in diesen Hass mittlerweile, dass ich auch schon Albträume dann nachts hatte, wo ich ihn verprügelt hatte oder so. Zur Grundsatzklärung, wie lange seid ihr jetzt auseinander, du und deine Freundin? 3 Monate. 3 Monate. Hat er sie dir ausgespannt? Ich würde mehr sagen, das hat sich entwickelt bei den beiden. Also ausgespannt nicht, das war... Ich meine, da gehören ja 2 Leute zu. Ja, also, natürlich, klar. So kann man das eigentlich sagen. Warum ist diese Feindschaft da? Warum hast du ihn? Ja, das kann ich nicht so genau beschreiben. Wahrscheinlich aus blindem Hass, weil ich hilflos bin einfach. Ich kann nichts tun. Aber warum empfindest du diese Feindschaft oder diesen Hass nicht deiner Ex-Freundin gegenüber? Sie ist doch genauso schuldig, wenn man davon Schuld reden kann, wie er. Mhm. Sie macht's ja mit. Sie hat dich verlassen. Ich liebe sie einfach zu sehr. Das ist sehr schwierig. Und wir waren 4,5 Jahre zusammen. Mhm. Und das hat sehr weh getan. Siehst du sie manchmal? Ja. Sie noch, ja. Wo? Wie? Wir treffen uns gelegentlich. Ach, ihr trefft euch sogar noch. Warum tust du das? Das so reißt die Wunden doch nur auf. Ja, das stimmt. Ne? Ich finde, wenn man so etwas beendet hat, ist meine Erfahrung so in meinem Leben bisher gewesen, erstmal richtig radikal Distanz. Tut gut. Mhm. Wie bist du diesem Mann gegenüber aufgetreten bisher? Gab es da auch schon Wortgefechte, Auseinandersetzungen? Also eine, die mir sehr gut in Erinnerung geblieben ist. Es war so, ich hatte letztes Jahr woanders in einer anderen Stadt studiert und meine Freundin war 1 Jahr alleine und in der Zeit hat es angefangen zwischen den beiden. Mhm. Also ich muss dazu sagen, es waren noch Geschichten vorher. Ich war auch nicht immer der Erste sozusagen. Ich bin auch schon fremd gegangen. Mhm. Und ja gut, in diesem Jahr hatte sich das zwischen den beiden entwickelt und ich kam dann wieder zurück und der hat dann auch immer angerufen, als ich hier war und ja, sie hat das einfach nur als Freund deklariert, so netter Freund einfach. Mhm. Und ich habe aber schon gesehen, dass es bei ihr schon einfach mehr ist. Mhm. Und ja, und irgendwann waren sie dann zusammen und irgendwann ruft er dann mich an, nachdem ich sie mal angerufen habe, um mich mit ihr zu verabreden und hat dann gesagt, ich soll aufhören, seine Freundin zu belästigen. Mhm. Gab es da Schreierei am Telefon? Ich habe mir vorgenommen, ihn auch das nächste Mal anzuschreien. Mhm. Also, dann ruft er an und dann kannst du gar nichts mehr sagen. Mhm. Das ist eine total dumme Situation. Also du hast da keine Dummheiten gemacht. Du hast ihm noch nicht die Reifen zerstochen. Nein. Oder habe ich nicht. Sowas. Aber ich will. Nein, du lässt das schön bleiben, um Gottes Willen. Ja, weil du machst dich lächerlich, ne? Natürlich. Vor ihm, vor dir, vor deiner Freundin, Ex-Freundin, vor allen Leuten. Vor mir machst du dich lächerlich, wenn du es machst. Nein, sowas nicht, aber weißt du, und jedes Mal, wenn mich jemand darauf anspricht und so, und viele Leute wissen das auch schon, dass sie jetzt einen Freund hat, die uns auch kennen gemeinsam und so. Mhm. Und die flaue mich dann jedes Mal an und sage ihnen, dass ich zu diesen Typen so ein schlechtes Verhältnis habe. Mhm. Und auch wenn meine Ex-Freundin da sind, sage ich immer, das ist einfach für mich das Arsch. Mhm. Ich nenne ihn einfach nur noch Arsch. Ja, obwohl das einfach primitiv ist, aber ich glaube, dass wir alle irgendwie das nachvollziehen können, was du sagst, weil wir alle so etwas schon mal erlebt haben. Ja, das ist eigentlich vielleicht ein sehr banales Problem oder so, aber ich... Ja, es ist ein ganz normales Problem. Insofern aber ist es eben so gut nachvollziehbar, weil die meisten sollte das schon mal erlebt haben. Mhm. Es ist nur die Frage jetzt, wie du dich jetzt am klügsten und am souveränsten verhältst. Mhm. Hat denn deine Freundin, Ex-Freundin, hat die dir ganz klar vermittelt, dass da überhaupt nichts mehr ist? Ich glaube, sie mag mich noch. Na gut, mögen. Ich mag auch den Dackel von meiner Nachbarin, also... Das Mögen heißt gar nichts. Sie liebt dich nicht mehr. Ich habe halt die Hoffnung, dass sie zurückkommt. Also. Das haben alle Verlassenen, diese Hoffnung. Oder viele Verlassenen. Wie realistisch ist diese Hoffnung, frage ich. Jetzt ganz ehrlich. Liebt sie dich noch? Kann ich nicht sagen, Jürgen. Ich weiß es nicht. Ich fand. Also ich glaube schon, sonst wird sie sich nicht mit mir treffen. Nein, das ist auch kein Beweis dafür, dass sie dich liebt. Vielleicht will sie zu dir einfach eine gute Freundschaft haben, was ja auch möglich ist. Mhm. Aber du bist eben dazu nicht fähig, weil du sie noch liebst. Das ist dann tragisch, wenn die eine Seite Freundschaft haben will und die andere will Liebe. Dann ja, ist aber das ist sehr schwierig, wenn man vierer zusammen war und dann will einer eine Freundschaft. Ja, deswegen sagte ich gerade, du tätest dir wahrscheinlich sehr viel Gutes, auch im Hinblick darauf, falls du noch eine Hoffnung hast. Mhm. Du machst überhaupt nichts kaputt, wenn du jetzt erstmal ein bisschen auf Distanz gehst. Mhm. Im Gegenteil, du machst dich nur interessant dadurch. Ja, es ist so banal ist es oft. Mhm. Und jedes Mal, wenn du mit der Frau zusammenkommst, tut's wieder weh, sind die ein klein bisschen verhalten, Wunden werden wieder aufgekratzt, das Blut fließt und du bist ja völlig fertig danach. Richtig. Und du hast nur dieses Arsch im Kopf. Mhm. Und um den geht's überhaupt nicht. Es geht nur um deine Ex-Freundin, nur um die. Mhm. Distanz bitte, junger Freund. Sehr schwer. Sehr schwer. Ja. Patrick. Ja. 4 Jahre warst du mit der Frau zusammen. 4 Jahre. Es gibt so viele tolle andere Frauen. Oh Jörg, nicht. Die erste ganz lange Beziehung? Nein, ich hatte vorher schon eine Beziehung. Ja. War 2 Jahre, 2,5 Jahre, glaube ich. Du bist Student? Ja, ich war Student, ja. Was studierst du? Mag ich nicht sagen. Ja, okay, alles weil klar. Ich kenne sehr viele Leute. Und ja, okay, alles klar. Es schon hat sehr viel Überwindung gekostet, anzurufen überhaupt. Ja, glaube ich. Ja, klar. Patrick, ein Schritt zurück von der Frau. Okay. Du machst nichts falsch, glaub's mir. Jürgen. Toll, toll, toll. Ich verfolge dich. Tschüss. Okay, danke. Ciao. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit Robert. Nein, mit Inge. Stimmt das? Mit Ute geht's weiter. 41. Ja, genau. Ute. Ja, guten Abend. Schönen guten Morgen. Unser Thema heißt Feindschaften. Ja. Und zu dem Thema hast du angerufen. Ja, zu dem Thema habe ich angerufen. Hast du einen Feind? Ach, einen Lieblingsfeind. Ein Lieblingsfeind? Ja. Wer ist es? Jürgen Fliege. Nein, um Gottes Willen. Nein. Du argst es schon mal. Kann ja sein. Es handelt sich um einen früheren Arbeitskollegen von mir. Ja. Wir waren zusammen im Taxigeschäft. Mhm. Und zwar als Funker. Mhm. Und der hat nicht nur mir, sondern auch meinem Zugemuteten, also meinem Lebensgefährten und meinem Bruder den Job gekostet. Inwiefern? Durch elendige Schleicherei und Kriecherei. Also er hat euch denunziert, oder wie? Angeschwärzt? Nein, ach so wollen wir es mal nicht nennen. Das wäre ja dann noch eine simple Art gewesen, mit der man hätte fertig werden können. Naja, aber was hat er genau gemacht? Der hat genau gemacht, er hat sich ganz einfach nur lieb Kind gemacht. Beim Chef? Der Chef, der war leider nicht da, weil der hatte noch ein Busunternehmen, der war zu der Zeit viel in Spanien unterwegs, der hat das gar nicht so mitbekommen, sondern das war Rockzieherei bei der Chefin. Ah ja. Und ich durfte den ganzen Sommer über arbeiten gehen, so 5, 6 Tage in der Woche, 7 Tage in der Woche. Man hat mich rausgeholt und selbst wenn ich nicht wollte, angerufen und durchgeklingelt und was nicht alles. Und ich bin wirklich den ganzen Sommer über arbeiten gegangen, wo er, wie gesagt, den Arsch in der Sonne gehalten hat. Und letztendlich, als die Weihnachtszeit anfing mit Sparfesten und so, wie es eben im Taxigeschäft ist, wo es die einzige Zeit ist, wo man wirklich Geld verdienen kann, vor allen Dingen als Funker auch Geld verdienen kann, weil das ganze Geschäft ist ja nur auf Beschiss und Schmu aufgebaut, wer gut zahlt, der gut fährt. Daraufhin habe ich dann von 5 Schichten in der Woche nur noch eine bekommen. Das heißt, von ganz wenig gerechnet, von 600 Mark in der Woche bin ich auf circa 110 Mark runtergekommen. Das ist natürlich hart. Und diese Schichten sind zugewiesen worden von der Frau, von der Chefin? Ja, natürlich. Ja. Weil Chefin, ich mache dir jetzt dieses und dann repariere ich dir auch noch das und ich besorge dir auch noch jenes. Und es endete damit, dass es letztendlich dir den Job gekostet hat und deinem Freund. Ja, ich durfte dann noch einmal in der Woche gehen und dann wurde so nach und nach alles Mögliche reduziert. Danach musste mein Bruder gehen, weil ein sehr guter Freund von diesem damaligen Arbeitskollegen, der nie mehr hätte in dieser Firma anfangen dürfen, der da vorher schon mal gefahren hat und sehr viel Unfug gemacht hat. Und man konnte ihm nie so richtig was nachweisen. Das sind die Schlimmsten, also ne? So richtig nie. War er denn dir gegenüber sogar auch noch stinkefreundlich? Ja, aber ist er ja heute noch. Ist er heute noch. Ist er ja heute noch. Also du hast auch den Kragen, wenn du ihn siehst. Ich brauche ihn nicht zu sehen. Nur wenn du an ihn denkst. Ja, aber wirklich. Ne? Und das ist ja auch, daraufhin musste mein Bruder erstmal aus der Firma auch verschwinden. Ne? Er wurde wieder ein Kollege von ihm eingeschleust, der hätte nie mehr anfangen dürfen. Er wurde eingeschleust, dadurch wurde mein Bruder gekündigt und letztendlich mein Lebensgefährte auch. Und also jetzt ist es bei den Firmen hier in dieser Stadt auch so, dass schwarze Listen geführt werden. Und die auch mein Lebensgefährte und mein Bruder oben auf anführen, wo gar kein Grund vorhanden ist. Weil ihr da rausgeflogen seid. Ja. Hast du denn einen Job wieder? Ich hab wieder einen Job. Du hast einen Job. Und fährst Taxi? Nein, um Gottes Willen. Nee. Ich war auch nur damals als Funkerin beschäftigt. Ich habe nie gefahren. Aha, ja. Aber du bist jetzt wieder Funkerin? Nein, nein. Das ich bin in einer ganz anderen Branche reingegangen. Ich wollte damit gar nichts mehr zu tun haben. Also ein Mann hat euch im Klartext rausgeekelt. Dich, deinen Lebensgefährten und deinen Bruder. Ja. Und das ist dein Feind. Das ist jetzt wirklich in dir tief eingebrannt. Ja, doch, so richtig von Herzen. Das macht mir richtig Spaß. Mhm. Hast du denn da so Rachegefühl auch mal gehabt, nach dem Motto, irgendwie will will ich dem einen auswischen? Ja. Und bist du denen nachgegangen, diesen Rachegefühlen? Nee, irgendwo tut er mir ja auch ziemlich leid. Warum? Wer spricht da? Mein Lebensgefährte. Dein Lebensgefährte. Was hat er gesagt? Er hat Sachen gerade gesagt, weil er eine arme Sau ist. Ja. Also ich meine, wenn ihr so eine Stellung noch, so eine Position beziehen könnt, ist es ja auch noch okay, ne? Schlimmer ist ja, wenn man so hasszerfressen ist. Wenn man sagen kann, er ist eine arme Socke, dann aber ab dafür. Aber es ist immer so, wir waren alle jahrelang in dieser Firma beschäftigt, ne? Ich hatte zum Beispiel, das ging dann hinterher nur in die Brüche wegen Verkauf und wegen was weiß ich, irgendwas, weil ich nicht alle 14 Tage meinen Arbeitgeber wechseln wollte, dass ich dann ganz aus dem Geschäft ausgestiegen bin. Also Ute hat wieder einen Job und dann wünsche ich deinem Freund, deinem Lebenspartner, dass er bald auch einen findet und deinem Bruder auch. Nee, mein Lebensgefährte hat bis jetzt noch nicht wieder einen Job gemacht. Nee, ich wünsche euch das. Ich wünsche ihm das. Alles Gute, euch dreien. Ich danke dir. Tschüss, Ute. Und noch was, wirst du auch einen Feind haben? Ich bin nicht scharf drauf, nee. Gut, dann schick mir mal dein Jägermeister-T-Shirt. Ich finde das nämlich so toll. Ich bezahle auch dafür irgendwas. Ich tausche auch gegen irgendwas. Wieso? Was hat das mit Feindschaft zu tun? Verstehe ich nicht. Ja, gar nicht. Wenn ich es nicht kriege, kannst du mich zum Feind haben. Ach so, meinst du das? Ja. Also da muss ich schon scharf drüber nachdenken, weil ich das ja natürlich sehr gerne habe. Ach komm. Wir denken nochmal drüber nach. Ach komm, da bin ja nur ich. Ach, nee. Tschüss, Ute. Mach mal, ich bin ja schon so lange hinter dieses T-Shirt. Nicht wegen dem Jägermeister da draußen, vielleicht werde ich dir mal, vielleicht werde ich dir mal schreiben, wo man das bekommt. Okay? Okay. Alles Gute, tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss. So, 1.32 Uhr und jetzt machen wir ein kleines Päuschen. Sekunde 1.33 Uhr. Hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit Domian, der Telefon-Talkshow vom WDR, von Radio 1 Live. Heute Nacht heißt unser Thema Feindschaften. Erzählt mir von eurem schlimmsten, von eurem ärgsten Feind, von eurem Lieblingsfeind. Auf welchen Menschen habt ihr so richtig ganz heftige Wut und Hass? Empfindet ihr Hass? Wenn ihr mir davon erzählen wollt, Telefonnummer 0180-5678-111. Und jetzt schon mal ein Hinweis, gerade fiel der Name Jürgen Fliege, wir assoziieren ein wenig weiter. Nächste Woche habe ich ja einen Star zu Gast, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und zwar wird es Hans Meiser sein. Er war schon angekündigt für letzten Monat, da hat es aus organisatorischen Gründen nicht geklappt. Nächste Woche ist er hier, er wird neben mir hier im Studio sitzen und sich euch, meinem Publikum, stellen. Ihr könnt dann die ganze Stunde hier anrufen und Hans Meiser direkt befragen, was ihr schon immer von ihm wissen wolltet. Er wird euch dann Rede und Antwort stehen. Also nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Jetzt geht's weiter mit Inge. Und Inge ist 33 Jahre alt. Ja, hallo. Ich grüße dich, Domian. Inge, grüß dich. Glückwunsch zu deiner Sendung. Jetzt bin ich mir eigentlich immer durchgekommen. Danke. Und ich freue mich. Ich mich auch. Also ich habe eine Feindin, also war eigentlich meine super Busenfreundin gewesen. Mhm. Und das ist leider alles in den Brüche gegangen. Und sie hat mir jetzt die Freundschaft damals gekündigt und ist zu meiner ärgsten Feindin geworden, muss ich mal so sagen. Von der super Busenfreundin? Ja, ja. Und zwar ging es darum, wir haben gegenseitig damals auf unsere Kinder aufgepasst, dann brauchten wir keine Tagesmutter zu bezahlen. Ja. Klappte auch alles ganz hervorragend. Und sie hatte also nicht immer die Zeit, den Sohn abzuholen. Und dann kam häufiger ihr Mann und hat den Sohn abgeholt. Ja, und irgendwann hat er dann merkwürdig geknistert und hat gefunkt. Ja, und dann bin ich leider mit dem Mann zusammengekommen. Mit dem bist du heute auch noch zusammen? Nee, also das war... Also es war nicht nur irgendeine kurze Affäre von ein paar Mal, sondern du hast richtig mit ihm eine Beziehung gehabt dann. Ja. Das hat angefangen im November 93. Wie lange lief das denn so heimlich? Eigentlich 3 Monate. Drei Monate. Bis Januar, Februar 94. Und wie ist es dann rausgekommen? Ja, durch meine eigene Dummheit. Ich habe den Brief geschrieben und habe den Brief in meinem Portemonnaie drin gehabt. Und dann hat mein Mann irgendwie das Portemonnaie runtergeschmissen oder irgendwie ist der Brief da rausgefallen und er hat ihn gelesen und er wusste ganz genau, um wen es da ging und wusste sofort, was Sache war. Ne? Und hat auch dann gesagt, ja, wird meiner Freundin natürlich alles erzählen, ganz klar. Und das hat er dann auch getan? Nee, hat er erstmal nicht, aber um ihn schon mal den Wind aus den Segeln zu nehmen, habe ich dann dem Mann meiner Freundin schon mal erstmal... den habe ich schon mal vorgewarnt und habe den in der Firma angerufen, pass mal auf, so und so und so, und der ist aus allen Wolken gefallen. Ja, und hat dann seiner Frau das auch schon mal gebeichtet, bevor mein Mann irgendwas sagen konnte. Ja, und die ist dann wie so eine Furie hier zu uns hin und hat dann ihr Kind abgeholt, weil der dann noch da war, an dem Tag auch noch. Was hat sie zu dir gesagt? Ja, die ist erstmal auf mich losgegangen und mein Mann ist dazwischen gegangen. Körperlich? Gewalttätig? Ja. Hey. Weil ich muss also sagen, die ist mir also weitaus überlegen, weil die ein paar Kilos mehr wiegt als ich. Also sie wollte dich zusammenschlagen? Ja, auf jeden Fall. Wie weit ist es gekommen? Hast du eine abgekriegt? Ich habe schon eine abgekriegt, aber mein Mann ist eben dazwischen gegangen. Ne? Also reden war da nicht? Nee, absolut. Gar nichts? Nicht. Leider nicht. Und habt ihr euch seit diesem gewalttätigen Vorfall nochmal gesehen? Gesehen nicht. Ich habe sie dann angerufen, irgendwann mal von der Telefonzelle, ein paar Tage später. Und habe mit ihr noch versucht zu reden, ob man das nicht irgendwie wieder ins Reine kriegen könnte, weil mir da unheimlich leid tat, weil es ist wirklich eine super Freundschaft gewesen. Wir sind zusammen ausgeritten, wir haben alles Mögliche zusammen gemacht, wir haben zusammen uns ausgetauscht und über alles Mögliche. Und sie hat eben gesagt, da wird nichts mehr dran zu rütteln sein und wenn sie mich trifft oder so, dann sie dürfte mich nicht treffen, weil sie würde mich dann umbringen und sonst was alles. Also sie hat mehrmals angerufen, auch mitten in der Nacht Telefonterror gemacht und so um 2-3 Uhr nachts angerufen oder so und aufgelegt. Einerseits, andererseits, Inge, hast du natürlich auch wirklich Mist gebaut. Ne? Ja, du hast deine beste Freundin nach Strich und Faden betrogen und du hast deinen Mann betrogen. Ja. Und das wäre wahrscheinlich noch eine ganze Weile weitergelaufen, wenn es nicht durch Zufall aufgedeckt worden wäre. Denke ich mal. Ne? Ich meine, wir haben da beide Mist gemacht, ist mal klar. Ich meine, in unserer Beziehung damals, mein Mann und ich, da lief es sowieso etwas schief. Ich meine, das ist jetzt keine Entschuldigung. Nee, dafür, das ist überhaupt keine Entschuldigung. Wie lange warst du denn dann mit diesem anderen Mann zusammen? 3 Monate. Ach, 3 Monate, genau. Ja. Ist der Mann jetzt wieder mit deiner Freundin zusammen oder sind die auch definitiv getrennt? Ich habe keine Ahnung. Du weißt es nicht. Also von der Post sofort eine Geheimnummer gegeben lassen haben. Weil es ist also da nicht mehr zu erreichen. Und im Ort, irgendwo auf der Straße, begegnet ihr euch nicht? Nee. Weil sie wohnt im anderen Stadtteil und ich hatte damals mein Pferd auch verkauft. Sie hat also auch angedroht, mein Pferd zu vergiften und sonst was alles. Jetzt habe ich das Pferd auch schon lange nicht mehr, weil... Hast du aus diesem Vorfall gelernt? Ja, eigentlich schon. Nämlich? Ja, also ich habe mir vorgenommen, mit Scheuklappen durch die Gegend zu rennen und so, ne? Und ich habe also immer gedacht, mir kann sowas eigentlich nie passieren, weil ich bin eigentlich sehr christlich eingestellt und habe also immer gedacht, naja, vor sowas bist du gefeit, also sowas wird dir nie passieren, ne? Nur ist es doch passiert. Ja. Würdest du jetzt sagen, aufgrund der Erfahrungen, die du gemacht hast, das passiert mir nun wirklich nicht nochmal? Ich glaube nicht, ne, also passiert mir nicht nochmal. Kamst du dir nicht in dieser Zeit sehr schäbig vor? Ja, das schon, ne? Und ich habe auch mal gedacht, wie soll das bloß weitergehen, ne? Weil ich wusste mir nicht mehr zu helfen. Ich wusste nicht mehr weiter, wie das weitergehen soll. Wie lange warst du eigentlich vorher mit der Frau befreundet? Wie viele Jahre? Bestimmt 2 Jahre. 2 Jahre. Ja. Also eine ganz alte Freundschaft war es dann auch nicht. Nee, aber... Aber eine enge. Ja, eine sehr enge. Weil irgendwie, wir schwebten so auf einer Wellenlänge, was die Erziehung von den Kindern anbelangte. Da hast du wahrscheinlich, wer weiß, eine Feindin fürs Leben, ne? Ja. Vielleicht wird sich das nie wieder irgendwie... Ich denke mal nicht. Mhm. Und ich träume da auch nachts oft von, dass ich mit der wieder so Kontakt habe und so. Ne? Weil ich, also mir lag sehr viel an der Freundschaft. Und ich finde das so schade, dass da nicht irgendwie, dass das irgendwie ins Reine kommen kann oder so. Aber kannst du sie nicht auch irgendwie verstehen, dass sie sagt, ich habe da keine Lust drauf? ich kann sie schon verstehen. Aber wenn ich jetzt sagen würde, meine Güte, sie könnte mir vielleicht doch verzeihen oder so, dass irgendwie, weiß ich nicht. Vielleicht muss noch ein bisschen mehr Zeit vergehen. Vielleicht geht das in 5 Jahren oder ich will jetzt irgendeine Zahl nennen, vielleicht in 2-3 Jahren. Vielleicht geht das dann. Na, ich wüsste also nicht, wie ich mit ihr Kontakt auch aufnehmen kann. Ne? Und vielleicht führt das Schicksal euch irgendwie nochmal zufällig zusammen. Kann ja sein. Na, wäre nicht schlecht. Also da war von enger Freundschaft zu richtig derber Feindschaft. Ne? Ja. Hat sich da was entwickelt. Ich habe sogar einen Selbstverteidigungskurs gemacht. Ich habe eine Perücke gekauft, aus lauter Angst vor der. Ehrlich, ne? Ja, weil ich total Panik hatte, weil sie mir eben öfter telefonisch angedroht hat, sie wird mich umbringen, wenn sie mich sieht und so. Ne? Ich soll ja nicht über das Schliche laufen und eben mit dem Pferd auch, dass das Pferd vergiften wollte oder sonst irgendwie was. Ne? Ich hatte total Panik vor der. Und sie hat auch ihren Mann natürlich unter Druck gesetzt, dass der hier bei uns anruft und dann eben auch erzählt, wenn er mich in den Finger kriegt und so, bla bla bla. Ne? Und das habe ich dem auch nicht abgenommen. Also das kam nicht von ihm. Ne? Also Inge, ich hoffe, dass das nicht nochmal vorkommt. Ne, ich hoffe auch nicht. Mach's gut. Jo, tschüss. Alles Gute für deine Sendung. Ne? Dankeschön. Tschüss. Jetzt haben wir über so viel Feindschaften gesprochen. Und ich möchte euch ganz kurz noch was sagen oder zeigen, was mit dem Gegenteil zu tun hat, nämlich mit Freundschaft. Ich habe hier ein Geschenk. Übrigens bin ich über Weihnachten und ich hatte Geburtstag vor Weihnachten wirklich überhäuft worden mit vielen, vielen, vielen schönen Geschenken und Aufmerksamkeiten eurerseits von euch. Ich habe mich schon mal bedankt. Ihr möchtet es eigentlich an dieser Stelle nochmal tun und stellvertretend für all die vielen netten Aufmerksamkeiten habe ich jetzt diese mal mit in die Sendung genommen. Und zwar ist das hier ein Päckchen von Elisabeth Langemann aus Duisburg. Und die Elisabeth schreibt anbei, wie versprochen, sie hatte mir schon mal geschrieben und gefragt nach meiner Schuhgröße, anbei, wie versprochen, die Socken, sie sind entstanden während deiner Sendung. Liebe Grüße, Elisabeth Langemann. Und die Elisabeth hat mir wirklich ein paar wunderschöne Socken gestrickt, handgestrickt, in tiefer Nacht, also immer wenn unsere Sendung hier läuft, die ich dann natürlich demnächst auch immer sehr gerne anziehen werde. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Elisabeth, bei meiner Freundin Elisabeth Langemann aus Duisburg. Jetzt geht's weiter mit Simone und Simone ist 32 Jahre alt. Hi. Ja, hallo Domian. Simone, schönen guten Morgen. Ja, also... Thema Feindschaften. Ja, ganz genau. Also ich habe einen Feind. Das ist meine Schwiegermutter. Die Schwiegermutter? Ja. Also klassisch. Ja, genau. Inwiefern? Warum? Ja, ganz einfach, weil ich ihr einfach nicht recht machen kann. Alles, was ich mache, ist verkehrt. Sie weiß absolut immer alles besser als... Wohnst du mit ihr in einem Haus? Nein. Nein, Gott sei Dank. Was piepst da? Bitte? Was piepst da im Hintergrund? Ja, das weiß ich nicht ganz genau. Das ist mein Telefon. Aber warum das piepst, weiß ich nicht. Manchmal piepsen Telefone. Also ihr wohnt nicht in einem Haus. Wie lange bist du verheiratet? Verheiratet bin ich jetzt noch nicht so lange, seit diesem Jahr. Ach so. Aber zusammenleben war schon seit 8 Jahren. Mhm. Und wir ziehen halt, ich habe halt jetzt Angst, weil ich ziehe bald dahin, wo sie auch wohnt. Und ich muss halt dahin, weil er dahin möchte und ich einfach nicht von da trennen kann. Also weil dein Mann dahin will? Ja. Was heißt denn dahin? Heißt das in das elterliche Haus? Nein, in das Dorf. In das Dorf? In das Dorf. Mhm. Also da ist ein Haus, das wir bauen. Mhm. Und da ziehen wir halt bald hin. Das bedeutet, dass du sehr viel und sehr eng mit ihr zu tun haben wirst demnächst. Ja, wir haben im Moment schon sehr viel zu tun. Und das Schlimme ist halt, ich kann ihr halt einfach, egal was ich mache, alles ist verkehrt. Ich mache ihr halt einfach nichts recht. Sag mal so ein Beispiel aus dem Alltag, wo sie rummeckert. Ja, ob es die Kindererziehung ist. Also sie weiß einfach, sie sagt was und das ist einfach Gesetz, das ist einfach richtig und egal was ich sage, das ist einfach verkehrt. Gab es deshalb auch schon richtige Streitereien zwischen dir und ihr? Oh Gott, ja, ganz schlimm sogar. Also wir sind schon fast an die Hälse gegangen. Ja, und man kann durch Argumente, durch sachliches Reden, kann man da nichts erreichen? Nein, gar nichts. Also ich habe schon versucht mit ihr zu reden und auch wenn ich in Ruhe was sagen will, sie fährt mir halt immer über den Mund. Also ich weiß überhaupt keinen Rat mehr. Ich weiß überhaupt nicht, was ich mache. Wie verhält dein Mann sich denn? Das ist ja eine ganz entscheidende Frage. Ja, der hält sich eigentlich raus. Ja, aber er muss ja irgendeine Stellung beziehen. Wenn er anwesend ist, kommt das auch vor, dass er, wenn er anwesend ist, dass ihr euch in die Haare... Ja, er macht dann eigentlich meistens so, als wenn ihn das gar nichts angehen würde. Also er hält sich einfach raus. Provoziert dich das dann nicht, wenn du hinterher mit ihm alleine bist, dass du sagst, hier, wieso sagst du denn nichts? Ja, ganz genau. Ich streite mich mit ihm meistens noch mehr darüber als wie mit ihr. Hast du den Eindruck, dass er letztendlich mehr zu seiner Mutter hält als zu dir? Nee. Das nicht? Nee, aber er haut auch nicht richtig auf den Tisch und sagt zu seiner Mutter, hier komm, jetzt lass sie mal in Ruhe, lass uns in Ruhe, wir machen das so und akzeptier es bitte. Das sagt er auch nicht. Nein, Ganz genau. Deswegen, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich machen soll. Du würdest dir ein konsequenteres Vorgehen von Seiten deines Mannes wünschen? Ja, ja. Auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Was meinst du denn, was dahinter steckt bei ihr? Ist sie eifersüchtig auf dich? Ja, vielleicht. Vielleicht, ich denke mal, also es fällt dir halt einfach unheimlich schwer, mich zu akzeptieren. Mhm. Aber es geht schon so viele Jahre, ne? Ja. Ja, ist, ja, und es wird eigentlich nicht besser, es wird eigentlich immer schlimmer. Ne? Mhm. Wie ist der, was ist mit dem Schwiegervater? Der hält sich auch aus. Der hält sich auch. Hast du denn zu dem, hast du zu dem einen ganz guten Draht? Ja. Ja? Ja. Hast du mit dem auch schon mal darüber gesprochen? Nein, das kann man auch nicht. Man kann mit dem nicht darüber reden. Also, nee, der hält sich da raus. Wie ist denn das so bei Familienfeierlichkeiten, bei Geburtstagen? Das ist doch immer ein Grauen dann für dich, oder? Ja. Ja, sie versucht zwar eigentlich, ist nicht so, dass sie mich hasst oder so. Also sie will mir eigentlich nichts Böses, aber sie, egal was ich halt rede, es ist alles verkehrt. Mhm. Ich kann das eigentlich gar nicht erklären, das kann man eigentlich... Ich ahne schon, das ist eine sehr dominante Frau, ja, ne, wahrscheinlich, genau. Und die dich immer unterbuttern will. Ganz genau. Und das Schlimme ist, ich bin halt auch dominant und deswegen kriegen wir uns, also ich weiß auch, was ich will und deswegen kriegen wir uns halt immer tierisch an die Hälse und deswegen habe ich halt so eine Wahnsinnsangst, auch dahin zu ziehen. Aber ich muss halt, also wenn nicht, dann hätte ich wahrscheinlich meinen Mann verloren. Kannst du denn überhaupt auf irgendeiner Ebene noch normal mit dir reden? Oder ist immer Spannung da, wenn ihr zusammen seid? Ja, wenn ich, wie soll ich das erklären, wenn ich krieche, dann nicht. Dann ja, also wenn du dich ihr absolut unterordnest, dann, ja, dann ist genau. Es so. Ganz genau. Wenn ich also keine Widerworte gebe und sage, ja, du hast recht. Hast du den Eindruck, dass du schon genug auf den Tisch gehauen hast? Oder könntest du dir vorstellen, das nochmal zu steigern, dass sie wirklich die Grenze sieht und vielleicht auch kapiert und akzeptiert? Nein, deswegen habe ich ja gesagt, eigentlich habe ich das Gefühl, sie ist mein Feind. Ne? Also so wie du das jetzt schilderst, du bist ja in der Sackgasse irgendwie, du willst deinen Mann nicht verlieren? Ganz genau. Ne? Du musst da jetzt hinziehen, weil ihr da, ich habe gehört gerade, ihr baut da ein Haus sogar. Das heißt, da gibt es gar keinen Ausweg. Ist denn die Ehe an sich in Ordnung? Ja. Ja. Mhm. Also gibt es wahrscheinlich nur noch die eine Möglichkeit, dass du noch härter und noch aggressiver auftrittst, um ihr einfach klarzumachen, hier ist die Grenze. Schluss. Ne, was bleibt dir anderes übrig? Ja. Die Alternative ist, dass du dich endlos ärgerst und immer wieder alles runterschluckst. Und oder vielleicht gar nicht mehr hingehen. Oder das, ja. Und das androhst auch. Also mich ärgert auch ein bisschen, was du erzählst, dass dein Mann sich da so raushält. Ja. Ich erwarte eigentlich von einem Partner, dass er gerade in einem solchen Fall auch vermittelnd dazwischen geht. Oder wenn es nicht zu vermitteln geht, dass er da ein Machtwort auch mal spricht. Mhm. Und auch zu dir hält. Ne? Mhm. Tut er aber nicht. Also, nee. Mhm. Ja, also er hält schon zu mir. Also wenn hat sich schon etwas gebessert, da gibt mir heute schon mal recht, aber er würde mir nicht, also er steht nicht hinter mir, also er würde jetzt nicht sagen, zu ihr, sie soll den Mund halten. Das würde er zunächst machen. Also ich habe ja nur jetzt die eine Seite gehört, deine Seite. Und ich gehe mal davon aus, dass das so alles stimmt, wie du mir das erzählt hast. Ja, dann würde ich wirklich sagen, härter auftreten, massiver und in der Konsequenz erstmal dann das Haus auch meiden von ihr, wenn es gar nicht anders geht. Ja. Das sind so diese Verwandtschaftsverklinschungen, ne? Schlimm. Ja. Lass dir nichts gefallen, Simone. Alles klar. Lass dir das Leben nicht zur Hölle machen. Dankeschön. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Jetzt kommt Irene und Irene ist 34 Jahre alt. Hallo Domian. Irene, ich grüße dich. Glückwunsch zu deiner Sendung. Vielen Dank. Ich gucke also jede Nacht. Jede Nacht? Jede Nacht. Mann, das sind die Hardcore-Fans. Ja, muss sein. Du hast dich heute zu dem Thema Feindschaft gemeldet. Ja, ich habe auch einen. Mein geschiedener Mann, also mein Ex-Mann. Mhm. Ich hasse diesen Menschen abgrundtief. Warum? Weil er unsere Tochter missbraucht hat. Mhm. Sexuell. 4 Jahre lang. 4 Jahre lang. Ja. Wie alt war das Kind? In welchem Alter? Von bis wann? Von 7 bis 11. Und hast du es rausbekommen? Sie hat es mir erzählt dann. Mhm. Wie hast du dann damals reagiert, als sie das dir erzählt? Hast du es ihr direkt geglaubt? Jein. Sag ich mal, ich war erstmal völlig schockiert. Also ich habe gedacht, ich bin in einem schlechten Film oder sowas, weil da sind so unvorstellbare Dinge vorgefallen und wirklich, ich habe gedacht, ich bin in einem ganz schlechten Porno oder so. Mhm. So kam mir das vor und habe dann allerdings auch sie ins Gebet genommen und habe ihr auch gesagt, was für schwere Anschuldigungen das sind und so weiter. Mhm. Habe aber trotzdem zur Seite gestanden und habe auch gesagt, 100%ig stehe ich dahinter, also wenn da wirklich sowas ist, dann... Wie hat er denn reagiert, das erste Mal, als du ihn darauf aufmerksam oder angesprochen hast. Habe ich gar nicht. Bin gar nicht zugekommen. Wie war das denn? Mein Kind hat sich entschieden, ihn anzuzeigen. Mhm. Und dann sind wir auch zur Kripo und das hat dann, ach, das war fürchterlich. Also es war ein Marathon eigentlich von 12 Stunden über den ganzen Tag. Aber da wohntet ihr ja noch zusammen? Nein. Da wohnt ihr nicht mehr zusammen? Lange nicht. Da waren wir schon lange geschieden. Ach so, ich dachte, ihr wart noch eine Familie. Nein, schon lange nicht mehr. Ach so, er hat das Kind immer missbraucht, wenn das Kind zu Besuch bei ihm war? Nein, die Kinder, also ich habe 2 Kinder mit ihm und die Kinder haben 7 Jahre bei ihm gelebt. Aha. Mhm. Und dann habe ich die da rausgeholt wegen Alkohol und was weiß ich nicht, was da alles vorgefallen ist. Mhm. Und dann war sie schon ein Jahr bei mir und dann hat sie es erst erzählt, weil das der Zeit, in der sie bei mir war, dann auch noch vorgefallen ist. Mhm. Das andere Kind, wie alt ist das? Jetzt? Nee, damals. Ja, wie alt war das damals, als dein Mädchen davon erzählt hat? 8. 8. Und ist das auch ein Mädchen? Auch ein Mädchen. Hat er sich an dem Mädchen auch vergriffen? Nein. Nein. Mhm. Nein, weil das Kind auch nicht so ein Kind ist, das man so schnell einschüchtern kann, wie die ältere. Also, die Sache ist dann angezeigt worden, es ging vor Gericht und wie ist es ausgegangen? Er hat fast 4 Jahre Gefängnis gekriegt. Mhm. Hast du mit dem Mann irgendwann nochmal Kontakt gehabt? Nie wieder. Nie wieder. Nie wieder. Möchte ich auch. Wie lange sitzt er noch? Nee. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Weiß es nicht. Wie lange ist es denn jetzt her seit der Gerichtsverhandlung? 2 Drittel ist rum. 2 Drittel. Mhm. Ist rum. Hast du Angst vor dem, vielleicht vor dem Tag, wenn er entlassen wird? Ja. Dass er sich nochmal bei euch meldet? Ja. Mhm. Ja. Richtig Angst, also muss ich ehrlich sagen. Wie war denn die Gerichtsverhandlung für dich? Für mich, ja, also das mag sich jetzt blöd anhören, aber ich bin da reingekommen und habe da wirklich ein Häufchen Elend von Mensch sitzen sehen, was ich überhaupt nicht verstehen konnte. Also für mich liefen da so die Jahre ab, von da, wo ich ihn kennengelernt habe, bis dahin. Und das war eigentlich ein ganz anderer Mensch. Hat er gestanden? Jein. Jein. Er hat gesagt, also wenn das Kind sagt, dass es so ist, dann wird das so sein. Aber er kann sich aufgrund seines Alkoholkonsums nicht daran erinnern. Ah ja. Mhm. So auf die Art. Ne? Warum lebten denn überhaupt die Kinder bei ihm und nicht bei dir? Das kann ich dir jetzt alles nicht erklären. Ich bin da halt über Kopf raus wegen Prügeleien und all solchen Sachen. Mhm. Also es wird jetzt auch zu weit hier. Nee, ist klar. Machst du dir denn dennoch Vorwürfe im Nachhinein, dass du die Kinder bei ihm gelassen hast? Ja. Ja, bis heute. Mhm. Bis heute. Das muss ich ehrlich sagen. Also ich würde Gott weiß was darum geben, wenn ich das rückgängig machen könnte. Ich meine, gut, viele sagen mir auch, es hätte trotzdem passieren können im Besuch. Ja, natürlich, Und so weiter, ne? Wenn ein Kind so lange missbraucht wird, trägt es natürlich Schaden davon. Mhm. Wie ist denn die Betreuung jetzt abgelaufen? Ist das Kind lange von einem Psychologen behandelt worden? Gar nicht. Gar nicht? Wollte sie nicht. Mhm. Sie selber hat sich dagegen gewehrt. Mhm. Und zwar von Anfang an. Ich habe gesagt, dass ich ihr helfen möchte und ich denke, dass sie das aufarbeiten muss. Sprichst du denn manchmal mit ihr darüber? Ja. Ja, es ist kein Tabuthema bei Nein. euch. Nein, sie spricht auch eigentlich nur mit mir. Mhm. Wenn sie Fragen hat oder, ich meine, irgendwann kam ja auch die Zeit, wo sie dann selber, inzwischen ist sie 16 oder fast 16, und wo sie dann ranwächst, Periode etc. Mhm. Und dann kommen natürlich auch solche Fragen und sie beschäftigt sich ja auch mit sich und ihrem Körper, was sie ja damals noch mit Sicherheit noch nicht getan hat. Wie oft hat denn der Missbrauch diese 4 Jahre stattgefunden? Also wöchentlich, täglich, 3-mal die Woche? Etwa, vielleicht auch mehr. Mhm. Ganz verschieden gewesen. In Form des Geschlechtsverkehrs? Alles. Oral, Geschlechtsverkehr, alles, was man sich vorstellen kann. Diesen Mann hast du und das ist dein Feind. Ja, abgrundtief. Und so wird deine Tochter sicherlich auch empfinden. Ja, sie will ihn nie wiedersehen. Mhm. Also das sagt sie auch immer wieder. Ich bin neu verheiratet, ich habe also wirklich einen ganz tollen Mann, der mich, ich habe nach den beiden Mädchen noch einen Jungen gekriegt. Und ich habe also wirklich einen ganz tollen Mann, der die Kinder auch wirklich akzeptiert, als wären das seine. Ist es gelungen, dem Mann eine Vertrauensbasis aufzubauen zu deinem Mädchen? Ja. Ah ja. Ja, sehr schnell sogar, zu meinem Erstaunen. Also sehr schnell. Da ist also auch von Adoption inzwischen die Rede, wobei die Große dann auch sagt, also sie sagt nicht Papa, aber sie sagt, er ist wie ein Vater für mich. Und also das muss ich schon sagen. Dass schön, dass ihr eine neue Familie habt. Ja. Und schön, dass es euch gut geht. Ja. Auf dass es so bleibt. Ja, danke schön. Irene, mach's gut. Jo, tschüss. Armin ist dran. Armin, 43. Ja, guten Abend, Domian. Schönen guten Abend. Ja, meine Feinde sind die Deutschen. Deine Feinde sind die Deutschen? Ja. Die Deutschen? Die Deutschen, ja. Ich auch? Wenn ich dich nicht ganz persönlich kenne oder getroffen habe, weiß ich nicht. Aber allgemein, wenn man allgemein sagen kann, ja, wie dieses Volk eingebildet, arrogant und unhöflich sind, ist gegenüber anderen Menschen. Mhm. Woher kommst du denn, aus welchem Land? Das möchte ich nicht jetzt ausreden. Warum nicht? Will ich nicht. Das erklär mir jetzt aber mal, warum nicht? Aus dem Orient, kann man sagen. Mhm. Und warum möchtest du dieses Land nicht benennen? Ja, es gibt politische und schlechte Erfahrungen über dieses Land. Mhm. Wie lange lebst du in Deutschland? Fast 20 Jahre. 20 Jahre. Mhm. Und Gottes Willen, ich will bald auch Deutschland verlassen, mhm. aber mit Hass. Mit Hass? Ja, mein Gott, was ist dir passiert hier? Ja, man, hier die Deutschen erwarten von Ausländern, dass sie sich anpassen. Mhm. Und wenn man tut, ist ihnen auch egal. Das wird man nicht aufgenommen. Man wird diskriminiert, man wird geduzt, man wird klein gemacht. Alles. Erzähl. Und ärgert man sich. Warum? Mhm. Ich habe mich angepasst, ich habe Sprache gelernt, mhm. ich halte mich richtig an der Ordnung. Aber warum? Weil irgendein anderer Ausländer was gemacht hat, muss ich dafür büßen. Oder warum schmeißt man uns alle in einen Topf rein? Ja, aber das genau tust du ja jetzt mit den Deutschen auch. Ja, weil da viele Deutschen das tun mit mir. Hm. Beschreib mir doch mal, das ist mir alles so allgemein. Das ist allgemein. Genauso. Ja, das ist mir so allgemein. Wenn du 20 Jahre hier gelebt hast, nehme ich dir es nicht ab, dass du nicht auch Deutsche kennengelernt hast, die du magst und die nett sind und mit denen du gut klarkommst. Wie? Ja, selten. Hm. Ja, dann frage, also Armin, entschuldige, da muss ich wirklich so fragen, warum bist du dann noch hier? Warum hast du so lange ausgehalten? Ja, weil ich studiert habe, ich musste studieren, mhm. jetzt werde ich auch bald Deutschland verlassen. Mhm. Und aber du hast nicht 20 Jahre studiert. Nein, ich habe auch gearbeitet, ich musste auch ein bisschen Erfahrung mhm. sammeln, aber es ist alles hoch. Weißt du, ich finde diese Aussage genauso provokant, wie wenn mir jetzt einer sagen würde, alle Ausländer sind schlecht und alle Ausländer sind berechnend und aggressiv. Und das ist genauso so unsachlich und unzutreffend wie das, was du jetzt gesagt hast. Ja, wenn ich aber Mehrheit... Du hast studiert, du warst ja an der Universität. Was hast du studiert, darf ich fragen? So wie Feinwerktechnik. Okay, ja. Kannst du mir nicht erzählen, dass du nicht Kommilitonen kennengelernt hast, mit denen du richtig gut ausgekommen bist? Ja, aber ganz selten. Mhm. Und wenn 70-80% schlecht sind, kann man nicht sagen, dass ganzes Volk gut ist. Was ist denn das Schlimmste, was dir passiert ist? Ja, man geht in den Banken, in Sparkassen, wird man geduzt und beleidigt und klein gemacht. Man geht bei Ausländern... Na, halt. Wie beleidigt und klein gemacht? Wie wirst du in einer Bank, wenn du in eine deutsche Bank gehst, wie wirst du beleidigt und klein gemacht? Ja, wenn man zu mir sagt, kannst du dich nicht selber machen, kannst du nicht selber machen, ist das nicht Beleidigung von einer Beamtin oder Beamten? Hm. Oder wenn man bei Ausländerbehörde geht und was fragt... Ja, geh raus. Sowas, geh raus. Hm. Ist das nicht Beleidigung? Oder man geht beim irgendwo ein Amt oder beim Einkaufen hm. sofort als Ausländer, wird in die Tasche geguckt. Ja, frag mal, warum? Dann sag ich, ja, die Ausländer klauen bei uns oder es wird geklaut bei uns. Hm. Der Deutsche, der vorne war oder der Deutsche, der hm. dahinter war. Mir ist da Unwohl bei, was du sagst. Wirklich, mir ist da Unwohl bei. Weil das ist genau diese Pauschaldiskussion, die im Moment nun wirklich nicht gut ist für unsere Gesellschaft, weil das polarisiert die Seiten so. Ja. So sind die Deutschen nicht, wie du sie beschrieben hast. Das ist völliger Blödsinn. Und wenn du das ein paar Mal so wahrgenommen hast, mag es sein, aber dann kannst du es nicht verallgemeinern. Du kannst nicht Domian sagen, das ist 20 Jahre Erfahrung und einfach... Ja, dann hast du dich vielleicht auch falsch verhalten. Vielleicht wie es in den Wald hinein, wie ist das da, so schallt es auch zurück. Also wenn du, ich sage es nochmal, weil mich das auch ein bisschen provoziert, wenn du das so schlimm und so grauenhaft hier bei uns empfunden hast, warum bist du 20 Jahre hier? 20 Jahre? Ja, ich musste hier wegen meinem Beruf und meiner Ausbildung hier bleiben und ich werde nicht lange bleiben, ich verlasse Deutschland. Na gut, aber du hast es 20 Jahre. Ja, hast aber ich musste hier lange da bleiben wegen anderer Probleme, anderer mhm. Schwierigkeiten, die ich hatte. Mhm. Aber jetzt ist alles zu hoch und zu viel und sage ich, wenn ich irgendwo in Ausland Deutsche sehe, dann lasse ich, wie man auf Deutsch sagt, Sau rauslassen. Mhm. Einfach. Okay. Ich glaube, die Diskussion bringt nichts, weil es ist so allgemein und du kannst mich nicht überzeugen und ich werde dich auch nicht überzeugen können jetzt in der Kürze der Zeit. Alles Gute, Armin. Danke. Tschüss. In der Technik, Leo Scholten. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 live. Wieder erfahren, ab 0 Uhr könnt ihr bei uns schon anrufen unter der bekannten Nummer 0180 5678 111. 111, schöne Nacht, bye bye, macht's gut, ciao.